geht ab, hier ist Assad und Jays Wahrheit, wir sind in Frankfurt. Gibt euch Big Urge, Urchandise, Ed Joe, okay? Yeah, Optik, Optik, Brr, Optik, bam, bam, bam, bam, bam. Vorne der Ketten der Worte, versteckt euch, mord euch, Deppen, hier vorne geht rappen, recordet den besten Shit, den ihr bringt, ist der letzte Witz für uns Kings, die beste Bitch für euch Kids, ne Crack Pussy mit Pimp, sag Urge, ich kille, wenn ich spitte, ich komm allein in deine Stadt, ruf deine Jungs, ich fress dich und deine scheiß Clique, Bunker, nimm dein Primo bei Tabit und geh heim, der Papa ist da, rip den Shit und pump den Bass in dein Arsch, ein Satz und das war's, ich mach's wie AZ, ich lass nicht von dir los, Pit und Style, ihr Kids seid leise, ich bin zu krass für euch Hoes, verpasst keine Shows von S und mir, ihr Typen seid Mike, ich brauch kein Image als Battle-Rapper, ihr fühlt meine Raps, ich muss mich nicht messen mit euch Pussys und Deppen, ihr seid lustig, sonst nix, komm, ich leg euch lustig in Ketten, der Paramilitär stürmt die Bühne mit dem Mic in der Hand, tick, tick, tick, tick, mit dem Feind in der Hand, boom, ey, wer geht als einziger gegen euch aus in dem Fight, ey, wer bringt den Pott zurück ins Game, wenn er steppt ans Mic, ey, wer hat mehr Seele in Raps als ich und echten Scheiß, ey, sagt es mit mir, Homies, ey, was geht ab, ey, wer geht als einziger gegen euch aus in dem Fight, ey, wer bringt den Pott zurück ins Game, wenn er steppt ans Mic, ey, wer hat mehr Seele in Raps als ich und echten Scheiß? Ey, sagt es mit mir, Homies, ey, was geht ab? Huh?